fucking Dom. Und du bist nur ein Hurensohn, wenn du den Tilly schaust. Ich hab eine Brechstange, nur um weiter zu quälen. Deine Skills beschränken sich auf scheiße Aussehen. Jeder weiß, dass ich Break MCs per LAN-Kabel erdrossel. Meine Tatwaffe ist oftmals auf der Grabstein von dem Opfer. Ich bin nett und verschenke Heroin an Kinder. Du musst deine Tracks an alle deutschen Medien twittern. Ich erklär, ich flavor dich, ihr würdet es eh nicht kapieren. Schwuchtel Pumpen deine Tapes beim Nägellack hier. Hustle am Block ist nicht leicht, also frag nicht nach Details. Du hast MP30, ich hab meine MP5. Du baust den Move auf, denn du bist ein schwuler Bonzig. Komm aus keiner Stadt, sondern im Internet, du Fotze. Du läufst Rennen hinterher, ich verlass nicht mal mein Zimmer und höre BAP2, bevor ich Rapper kille. Du hast Angst, ich seh es dir an. Kugel in den Kopf von dir, Punk. Nachtsichtgerät, ich such Opfer in der Nacht. Kugel in den Kopf von dir, Spaß. Du hast Angst, ich seh es dir an. Kugel in den Kopf von dir, Punk. Nachtsichtgerät, ich such Opfer in der Nacht. Kugel in den Kopf von dir, Spaß.